Vierter Abschnitt. Die Lehren der ernsten Bibelforscher beruhen auf falscher und willkürlicher Bibelauslegung. Wer die Bibel nur einigermaßen kennt, der weiß, dass man mit ihr bei skrupelloser Anwendung von Bibelstellen alles beweisen kann. Nun behaupten die ernsten Bibelforscher, ihre seltsamen und widerspruchsvollen Lehren seien aus der Bibel genommen und die Bibel sei so richtig erklärt, wie sie es getan. Niemals aber können sie beweisen, dass ihre Bibeldeutung richtig sei. Sie ist vielmehr höchst willkürlich und widerspruchsvoll. Wer sagt ihnen denn und wo steht es denn geschrieben, dass beispielsweise das Wort Hure und Babylon in der Offenbarung Johannes die katholische Kirche bedeutete und dass auf die christliche Kirche das Wort Ariel als böser Geist anzuwenden sei? Das sind doch ganz aus der Luft gegriffene, lächerliche und dumme Behauptungen, für die auch der leiseste Schatten eines Beweises fehlt. Dazu wird als Babylon einmal die ganze Erde, dann die katholische Kirche bezeichnet. Das ist doch ein Taschenspielerkunststück. So legen kleine Kinder oder Fälscher aus, wie sie es gerade brauchen. Ist die Annahme, mit der Offenbarung Johannes 17,3 ein Weib auf scharlachrotem Grunde, voller Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hat, sei gerade das Papsttum gemeint, nicht im höchsten Grade willkürlich und einfältig und lächerlich? Weiter behaupten die ernsten Bibelforscher, das heißt ihr großer Reformator, der Jude Rössel, Gott habe einen Plan von 3 Weltzeitaltern aufgestellt. Dieser Plan sei in Büchern der Propheten und in der Offenbarung Johannes niedergelegt und man könne aus diesen Büchern die kommenden Weltereignisse gewissermaßen wie an einer Weltenuhr ablesen. Wie kann denn ein vernünftiger Mensch glauben, dass Gott, der Vater der Liebe, absichtlich so schauerliche Ereignisse über die Menschen schicken und die Christenheit voll Hass in grausamster Weise vernichten, ausgerechnet aber die jüdischen Wucherer, Schieber und Mädchenhändler leben lassen und sie zu einem Kanal des Segens für die ganze Menschheit machen werde? Wie kann man denn einen halbwegs geistig noch normalen Menschen weismachen wollen, die kommende Verwirrung, das ist Weltanarchie, Hungersnot, Revolution, Ermordung großer Menschenmassen, sei göttliche Harmonie und der Anfang des 1000-jährigen Reiches Gottes? Wie mag man denn behaupten, die Vernichtung der Staatsordnung durch Revolution und Anarchie sei von Gott geplant und aus der Bibel zu entnehmen, aus derselben Bibel, die doch ausdrücklich sagt, die Obrigkeit sei von Gott eingesetzt und uns befiehlt, den Kaiser zu geben, was des Kaisers ist? Wo steht denn die Prophezeiung, dass die Juden die Miterben des Messias im 1000-jährigen Reiche Gottes seien und ihnen alle Vorrechte, die Welt zu segnen, gehören sollen? Wo sagt dann die Bibel, dass der Messias da sein wird, wenn sich eine Anzahl reicher Juden in Palästina angesiedelt haben und eine jüdische Weltregierung in Jerusalem die Geschichte der Welt lenken wird? Der Jude Max Weichmann hat allein im Jahre 1913 240.000 Mädchen nach Buenos Aires geschickt. Das ist mit der Hamburg-Amerika-Linie des Juden Balin verfrachtet, wie in einem Prozess festgestellt wurde. Und der erste Staatsanwalt in New York erklärte, dass die Juden dort selbst jährlich 265.000 Weiße und noch dazu eine Unmenge schwarze Mädchen verhandelten und dabei rund 250 Millionen Mark verdienten. Siehe Scheinwerferbriefe des Leuchtturms. Werden die Juden unseren Herrn Jesum Christum, den sie in ihren heiligen Schriften, den Talmud, Narren, Sohn des Kotes, den auf dem Mist begrabenen, den Sohn des Unzuchttieres, den Hurensohn und so weiter nennen und heute noch wie Haman bis aufs Blut hassen, werden sie den von ihnen Verachteten als Messias anerkennen und ihm im Austeilen des Segens behilflich sein können? Kann überhaupt das Judentum Jesus als König seines Weltreiches brauchen, nachdem er doch ausdrücklich gesagt hatte, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Siehe hierzu auch Theodor Fritsch, der falsche Gott. Werden Sie nicht lieber einen der bedeutendsten jüdischen Männer der Gegenwart mit ihren edelschönen Gesichtern als König des kommenden jüdischen Weltreiches ausersehen? Wo steht denn in der Bibel, dass die finanziellen Fürsten, wohl Rothschild, Bleichröder, Hansenmann, Trotzki, Bella Kuhn, Schiff, Kohn und so weiter, im tausendjährigen Reiche Gottes die Oberhand haben sollen? Wie mag denn jemand glauben und uns weismachen wollen, dass die Juden, welche der geachtete Geschichtsschreiber Mommsen das Ferment der Dekomposition, also die Zersetzung und Fäulnis Ursache der Völker nennt, und das fluchbeladenste Volk der Weltgeschichte sind, die Menschheit aus Sünde und Gesunkenheit emporheben können? Wie mag denn jemand glauben und behaupten, der jüdische Schandgötze Jehova, der die ganze Welt in einen rauchenden Trümmerhaufen und in ein Blutmeer verwandeln will, sei gleich mit dem von Christus verehrten gütigen Gott, dem Gott der Liebe und der Gerechtigkeit? Zum eben vorgelesenen die Fußnoten. In der jüdisch gerichteten Vossischen Zeitung vom 10.03.1919 nennt der Jude Sigmund Feldmann Christus einen erhabenen Landstreicher. Die Deutsche Monatszeitung brachte am 22.04.1919 das Bild der Abnahme des Heilands vom Kreuz und darunter die Worte: Ihr dürstet, der Unersättliche. Ist der Staatsanwalt gegen diese ganz infame Gotteslästerung eingeschritten? Man hat nichts gehört. Ja, wenn es sich um einen Juden gehandelt hätte, dann wäre die ganze Judenschaft zum Kadi gelaufen. Bezüglich des Namen Schandgötzen, so nennt ihn aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen Professor Delitzsch in seinem Buche »Die große Täuschung«. Wer wissen will, was Yahweh eigentlich ist, der lese das sensationelle, in Riesenauflagen durch die deutschen Lande gehende Büchlein »Der biblische Moses als Pulver-, Sprengöl- und Dynamitfabrikant nach dem Zeugnis der Bibel«. Die Aufdeckung eines 2500-jährigen Weltbetruges. Hat nicht Jesus selbst gesagt, dass der Judengott ein anderer ist als sein himmlischer Vater? Dass der Judengott der Teufel ist? Evangelium Johannes 8,37-44. Ist den ernsten Bibelforschern bekannt, dass die leninsche Judenbande im Kreml zu Moskau zum Entsetzen der lettischen Wache einen Satansgottesdienst abhielt? Und dass der jüdische Diktator von Russland, Trotzki oder Braunstein, einen Orden der Antichrist errichtet hat? Siehe Leuchtturm 1921, 4 und 5. Sind die Behauptungen und Lehren der ernsten Bibelforscher nicht dumm, einfältig und gotteslästerlich? Wie mag sich ein vernünftiger Mensch den Blödsinn des Juden Russell und seiner Nachbeter aufschwätzen und dadurch zum Narren stempeln lassen? Sieht man denn nicht, wie Russell Dinge in die Bibel hineinliest, die gar nicht drinstehen, und wie mühsam versucht wird, den fein ausgeklügelten teuflischen Plan einer internationalen Räuber- und Verbrecherbande als Plan Gottes hinzustellen und mit Bibelstellen zu beweisen? Merkt man denn nicht, wie jene internationale Gaunerbande durch Aufwendung gewaltiger Geldmittel eine religiöse Massensuggestion des deutschen Volkes herbeiführen will, um es zu willigen und fügsamen Untertanen des angeblich tausendjährigen messianischen Gottesreiches, das ist in Wirklichkeit zu Sklaven des von Juden erstrebten jüdischen Weltreiches zu machen?